Ich bin dein Co-Pilot, komm lass uns starten. Dein Co-Pilot will nicht mehr warten. Ich schnall dich an, wir heben einfach ab. Ich bin dein Co-Pilot.